Ja, von der schlechtesten Entwicklung auf Chinas Märkten seit 6 Jahren ist die Rede. Welche Konsequenzen hat das mit Blick auf die Weltwirtschaft? Inwiefern sind die Folgen des Crashs auch an den europäischen Märkten spürbar? Darüber sprechen wir jetzt mit unserer Börsenexpertin Brigitte Scholtes. Guten Tag. Tag, Frau Dittmer, Tag, Herr Rapansel. Frau Hallo. Scholtes, von der deutschen Wirtschaft kommen ja heute erstmal gute Nachrichten. Die bleibt auf Wachstumskurs. Der Ifo-Geschäftsklima-Index hat im August noch mal leicht zugelegt. Die Unternehmer sind nach wie vor zuversichtlich. Trüben die Nachrichten aus China da irgendwie die gute Stimmung? Naja, an den heutigen Daten zum Bruttoinlandsprodukt lässt sich das noch nicht ablesen. Das betrifft ja die Vergangenheit, also die Entwicklung im zweiten Quartal. Da waren die Sorgen um China ja noch nicht so groß. Beim Ifo-Index allerdings, da hätte man erwarten können, dass die Unternehmen deutlich schlechterer Stimmung sind. Denn die Befragung ist gestern erst abgeschlossen worden. Die Abwertung der chinesischen Währung, die hatten die Manager da also schon im Kopf. Aber die Realwirtschaft, das muss man sagen, die reagiert eben weitaus besonderer als die Finanzmärkte auf solche Entwicklungen. Die Kurse schwanken halt viel stärker, wie extrem. Das haben wir ja in den letzten beiden Tagen gut beobachten können. Heute sind ja die Verluste mehr als wettgemacht worden im DAX. Gestern haben wir da 4,7% verloren und heute 5,3% gewonnen. Aber insgesamt reagiert der DAX ja schon auf das Geschehen in China. Warum ist das so? Ja, das liegt natürlich an der Struktur der deutschen Wirtschaft. Viele Exportunternehmen sind im DAX notiert, vor allem die Autobauer, auch Chemieunternehmen. Und die wiederum sind alle stark in China engagiert. Sie führen also viele Produkte dahin aus. Sie haben aber auch viele Produktionsstätten dort aufgebaut. Und sie haben wegen der insgesamt immer noch recht günstigen Arbeitskosten dort hohe Gewinne eingefahren. Und die könnten natürlich jetzt schrumpfen oder zumindest nicht in dem Maß wie bisher eingefahren werden. Das passiert ja in einer Situation, in der der Absatz nach China vielleicht sowieso stark betroffen ist. Sie haben die Autobranche angesprochen, die deutschen Luxusautos. Denn nicht nur, wenn das Wachstum in China einbricht, in den letzten Wochen ist ja auch der Yuan schon mehrfach abgewertet worden. Das heißt, irgendwie, die Situation ist insgesamt sowieso schon schwierig für die Deutschen, oder? Die Situation ist schwieriger geworden für die Deutschen, aber man relativiert dann doch ein wenig. Denn ist jetzt die Rede, wir haben es ja eben gehört, von vielleicht 7% hier in Deutschland. Die deutschen Unternehmen rechnen eher mit 6% Wachstum, die man wohl wird erreichen können in China. Und das sind einfach langfristig realistische Wachstumsraten. Das sind natürlich nicht mehr die zweistelligen Wachstumsraten, die wir in der Vergangenheit gewohnt waren. Der Boom, den es gegeben hat, aber so realistisch sind die Unternehmer, glaube ich schon. Die haben relativ besonnen insgesamt reagiert und sie sagen, damit kommen wir auch aus. Man muss eben von diesen Traumschlössern ein wenig herunterkommen und die lösen sich jetzt auf, aber es ist immer noch so, dass die deutsche Wirtschaft sich da wird drauf einrichten können und China ist zwar ein wichtiges Land, es ist die zweitwichtigste Volkswirtschaft der Welt, aber nur 7% der deutschen Exporte gehen nach China. Man muss immer noch sagen, in Europa, ganz Europa, da geht immer noch mehr als die Hälfte aller deutschen Exporte hin. China ist für viele europäische und amerikanische Unternehmen aber einer der wichtigsten Absatzmärkte. Wenn wir jetzt mal allgemein auf die europäischen Märkte und die US-Börse blicken, inwiefern sind da Auswirkungen zu spüren? Gibt es da eine gewisse Panik? Ja, die gab es auf jeden Fall gestern. Das haben wir ja gestern gemerkt, wie das Beben da allgemein um die Weltmärkte gegangen ist. Man hat dann ja auch wirklich darauf gewartet, dass da in China etwas passiert, dass die chinesische Regierung, die Notenbank eingreift. Die Bedeutung der Volkswirtschaft ist ebenso groß, deswegen die heftigen Abstürze und eben die Vernetzung weltweit in der Volkswirtschaften. Die Zinssenkung heute hat zur Beruhigung beigetragen und man sieht ja jetzt, wie schön sich das wieder dreht. Wer weiß, wie lange es hält, aber auch in den USA erholt sich jetzt kurz nach Börseneröffnung der Dow Jones Index schon mit etwa 2%. Mal sehen, ob er auch so viel erreichen wird, ein solches Plus, wie wir es heute hier in Deutschland geschafft haben. Das sind ja halbwegs rosige Aussichten zum Ende von unserer Börsenexpertin und Korrespondentin Brigitte Scholtes. Dankeschön dafür nach Frankfurt. Kurzfristig immerhin, ja. Kurzfristig, ja. Dankeschön. Ja, danke auch.